Sag, du meinst es gut mit uns verstockten Heiden. In deines großen Reiches Hut besorg ich du uns Weiden. Bis uns aus Wald und Heide fort an deinen Hof verpflanzen. Der Kaiser Karl glaub unserem Wort, wir taugen nicht zu schranzen. Wie wirst du uns vertreiben? Die stolze Lust an Wald und Au, wir wollen wild und frei und rau. Wir wollen Heiden bleiben. Kaiser, du bist froh und weiß, in deiner Pfalz zu Aachen. Dort summen tausend Pfaffen leis, in fremden, fiesen Sprachen. Du willst uns zu dem weißen Christ in seinen Himmel bringen, wo's wieder wie zu Aachen ist, Gold, Weihrauch, Duft und Singen. Wir wollen lieber alles am Dach, weil heute wo die Schildburg stand, Rodan gehen und schmausen. Wir zwingen, dass wir Knechte sind, auch für uns Herzog bitte gewinnen.